Gleich nach meiner Geburt hat mir mein Vater in Afghanistan den Koran in die Ohren geflüstert. Mit 5 Jahren musste ich jeden Tag in die Moschee gehen, um den Koran auf Arabisch auswendig zu lernen. Seit einem halben Jahrhundert pendle ich als Journalist zwischen dem Abendland und dem Morgenland hin und her. Nun bin ich nach Köln gekommen, weil hier der Sitz der größten islamischen Gemeinde in Deutschland ist. Wir müssen auch leben, wie das Koran schreibt. So müssen wir auch leben. Die deutsche Kultur hat mich gar nicht interessiert. Ich komme gar nicht mit dem Kontakt. Diese Kultur hasse ich auch manchmal. Ich wollte gar nicht hier leben. Wirklich. Dass man uns auch nach 50 Jahren sagt, ihr seid in der Diaspora. Nein, verdammt nochmal, ich bin nicht in der Diaspora. Ich bin eine türkischstämmige Deutsche. Ich bin eine türkischstämmige Europäerin. Und ich liebe Deutschland. Ich liebe auch aber mein Herkunftsland. Der Koran ist das Gesetz. Die Moscheegemeinden in Deutschland. Ein Feature von Gafur Zamani. Erstes Kapitel. Morgenland im Abendland. Im Abendland. Die Venloer Straße in Köln ist eine alte Industrie- und Handelsstraße. Am Horizont strahlt in der Nacht der Leuchtturm der Helios AG von 1882. Hier liegt das Morgenland im Abendland. Tür an Tür. Dönerbude neben Dönerbude, muslimische Supermärkte, Buchläden, Reisebüros und vieles mehr. Nebenan, im Abendland sozusagen, Bierbrauereien, Bars und Bratwurstbuden. Und während am Freitag die Muslime zur Moscheegemeinde Ditib wandern, der Zentrale der türkischen Moscheegemeinden für ganz Europa, pilgern auf der anderen Straßenseite die Nichtmuslime zu den Diskotheken, Konzerthallen und Kneipen. Auf der einen Straßenseite leuchtet über einem Lokal Halal-Produkte, Halal-Essen, islamisch erlaubte Produkte, islamisches Essen. Mosaik heißt das Restaurant mit Imbiss. Über dem Eingang an der Außenmauer steht passenderweise in einem Mosaikfries alles aus eigener Herstellung. Hallo, guten Abend. Auch innen gibt es Mosaiken. Der Besitzer Hasan Öşürük und seine Familie fühlen sich hier wie in ihrer türkischen Heimat. Hasan hat zwar keine Zeit für mich, aber erklärt trotzdem völlig verschwitzt: Hier ist Deutschland, hier musst du arbeiten. Türkei, einen Tag arbeiten, einen Tag nicht arbeiten. Hasan steht an einem Holzkohlegrill. Hier ist aber Akkordarbeit. Seine Frau Aylin steht derweil an dem riesigen Dönerspieß. Die Tochter, die 20-jährige Teslime, hat ein weißes T-Shirt an. Enge Jeans, aber kein Kopftuch. Sie bedient und lächelt freundlich. Zu den Gästen sind hier alle freundlich. Die meisten Kunden sind nicht Muslime. Onkel Murat serviert das Essen im Restaurant. Der andere Onkel Tanjurt bereitet gerade Ayran zu, eine türkische Buttermilch. Nazrin, die kleine 5-jährige Tochter, spielt zwischen Küche und Restaurant mit ihrem Spielzeug. Auch die Großmutter ist da und hilft, wo sie kann. Die Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Onkel und Großmutter leben und arbeiten bis spät in die Nacht im Restaurant. Nur zum Schlafen gehen sie nach Hause. Hasan lebt seit 50 Jahren in Deutschland. Sein Vater brachte ihn als Baby mit. Ich war 6 Jahre alt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe Wasser verkauft, ich habe Schuhe geputzt. Er hatte viele Jobs, bis er eines Tages endlich vom Schuhputzer zum Millionär wurde. Allerdings nur zum türkischen Lira-Millionär. Immerhin konnte er über 300.000 Euro sparen, um sich eines Tages seinen Traum erfüllen zu können. Hasan will in die Türkei zurückkehren und dort eine neue Existenz aufbauen. Hasan hat keine Zeit, selbst zu essen. Sobald er sitzt, kommt der nächste Gast und er muss wieder aufstehen. Schließlich findet er doch ein paar Minuten für ein Gespräch. Meine Kultur habe ich von Türkei gelernt. Aber hier, nachdem ich hier gekommen bin, aber ich habe meine Kultur nicht vergessen. Ich habe weitergemacht. Mit meinem, was ich in der Türkei gesehen habe, bin ich hier weitergemacht. Die deutsche Kultur hat mich gar nicht interessiert. Ich komme gar nicht mit dem Kontakt. Diese Kultur hasse ich auch manchmal. Ich wollte gar nicht hier leben. Ja, wirklich. Mit seiner Kultur meint Hassan die islamische Kultur, die islamischen Sitten und Bräuche. Es ist einfach zu definieren. Halal und Haram. Erlaubt und verboten. Fast alles, was die Deutschen machen, ist Haram, also verboten. So wie Alkohol und Schweinefleisch. Aber es gibt hunderte alltägliche Gepflogenheiten, die er beachten muss, obwohl sie für ihn nicht islamisch sind. Zum Beispiel gibt man Nicht-Muslimen eigentlich nicht die Hand. Aber in Deutschland geht das nicht immer. Schon gar nicht als Gastwirt. Im Sommer kommen Nicht-Muslime oft leicht bekleidet ins Restaurant. Pärchen küssen sich, Frauen und Männer gehen zusammen schwimmen. All das ist Haram, verboten. Die deutsche Kultur empfindet er generell als nicht islamisch. Aber was heißt für ihn islamische Kultur? Familie ist das Wichtigste. Wenn du deine Familie nicht hast, dann hast du keine Kultur mehr. Bis 40 Jahre war ich nur mit meiner Familie und meiner Mutter zusammen. Wir haben zusammen gelebt. Bis ich 40 Jahre alt war. Wir müssen auch leben, wie das Koran schreibt. So müssen wir auch leben. Zweites Kapitel. Im Teehaus der Moschee predigt Erdogan. Hassan ist gläubiger Muslim. Es ist Freitag und das Freitagsgebet kann man nicht allein zu Hause praktizieren. Man muss in die Moschee gehen. Hassan hat gerade die islamischen Reinigungsrituale in der Restauranttoilette durchgeführt. Hände, Füße und Gesicht gewaschen, das ist obligatorisch vor dem Moscheebesuch. Wer sexuellen Kontakt mit einer Frau hatte, muss duschen. Außerdem hat Hassan sich gerade umgezogen. Es könnte sein, dass bei der Arbeit mit dem frischen Lammfleisch Blut oder andere unreine Flüssigkeiten auf seine Kleidung gekommen sind. Mit solchen Flecken dürfte er auch nicht in die Moschee. Während Hassan weg ist, übernehmen seine Frau Aileen und die Tochter Teslime das Geschäft. Sie gehen nicht zum Freitagsgebet. Es gibt viele Entschuldigungen dafür, zum Beispiel, wenn Frauen ihre Tage haben, gelten sie als unrein. Unreinen ist der Moscheebesuch verboten. Wenn ich jetzt in die Moschee gehe, muss ich darauf achten, was Halal und Haram, erlaubt und verboten ist. Ich muss immer wieder im Namen Allah sagen. Zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, ob ich Moslem bin, darf ich nicht einfach antworten, ja, ich bin Moslem, sondern Alhamdulillah. Lob gebühre Allah. Daran merkt man, ob ich ein guter oder ein verwestlichter Moslem, gar ein Abtrünniger bin. Wer abtrünnig ist, erhält der Scharia zufolge die Todesstrafe. In vielen islamischen Ländern wird sie auch praktiziert, in Saudi-Arabien zum Beispiel, im Iran und in meiner Heimat Afghanistan. Die modernen Minarette und Moscheekuppeln der muslimischen Gemeindezentrale in Köln sind aus der Ferne nicht gut sichtbar. Sie müssen niedriger als der Kölner Dom sein. Soweit haben sich die Stadt Köln und die Moscheegemeinde geeinigt. Alles andere bleibt bis heute ungeklärt. Wer finanziert den Bau? Die Gemeinden? Woher haben sie das Geld? Wann wird die Moschee endlich fertig? Wer bezahlt ihren Betrieb? Die Imame? Also die islamischen Geistlichen? In welchem Verhältnis steht die Moscheegemeinde zum deutschen Staat? Die Straße und der Bürgersteig sind nicht ausgelegt für die Masse an Menschen, die vor allem freitags zum Gebet kommen. Ich dränge mich durch die vielen Gläubigen zu der Treppe, die zum Büro von Bruder Bakir führt. Bakir Alboa ist Generalsekretär der Moscheegemeinde namens DITIB. Untereinander sind alle Muslime Brüder. Ich habe also knapp 2 Milliarden Brüder. Die breite Treppe ist allerdings noch mit einem Gitter versperrt. Die Moschee ist noch nicht fertig. Aber der Aufzug funktioniert, sagt Hassan. Bakir ruft mich an, er sei noch beschäftigt und ich solle warten. Hassan trennt sich hier von mir und geht direkt zum Gebet. Das ist die Stimme von Bakir Alboa. Er ist auch Muezzin. Den Ruf der Muezzin darf man in Deutschland nicht auf der Straße hören. Deshalb steht er unter der Kuppel der Moschee und ruft die Muslime zum Gebet. Alboa ist offiziell kein Imam, sondern für den interreligiösen Dialog der Moscheegemeinde zuständig und gibt sich als Vermittler zwischen Muslimen und Nichtmuslimischen. Die Bedeutung des Wortes Imam ist in der islamischen Welt umstritten. Imam bedeutet auf Arabisch Vorsteher, Vorbeter, aber auch Anführer. Es reicht, wenn man die Suren des Korans für das Gebet auswendig rezitieren kann, um als Vorbeter zu arbeiten. Aber um als religiös-politisches Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft zu gelten, braucht es mehr. Alboa hat islamische Theologie studiert und kann Vorbeter sein, wenn er möchte. Seit einem Jahr versuche ich, ihn zu treffen. Doch immer wieder wurde ich vertröstet, wurden Termine verschoben, weil Alboa immer wieder dringend nach Ankara reisen musste. Mal rief er mich von dort aus an, um mitzuteilen, dass ich es nächste Woche noch einmal versuchen sollte. Als ich das tat, richtete mir seine Sekretärin aus, er sei schon wieder in der Türkei. Was er dort mache, wollte ich wissen. Das sind interne Angelegenheiten der Moscheegemeinde. Mehr sagte sie nicht. Ich fahre mit dem Aufzug der Moschee zum Teehaus, wo Alboa mich abholen will. Außer den Posten der heiligen Städte Mekka und Medina und den türkischen Süßigkeiten neben dem Samovar erinnert hier nicht viel an den alten Orient. Einige junge Männer trinken Tee. Sie sehen offen aus, tragen Jeans und Sweatshirt, dazu den langen schwarzen Bart und eine schwarze Kopfbedeckung. Ich bestelle mir auch einen Tee und schaue im Fernsehen einen türkischen Sender, der pausenlos im Hintergrund läuft. Staatspräsident Erdogan ist hier ständig präsent. Gerade läuft eine alte Rede vom Mai 2015 in Karlsruhe. 6 Monate vor den Wahlen in der Türkei. Erdogan besuchte damals Deutschland. Mitveranstalter war die Union Europäisch-Türkischer Demokraten, UETD, eine Lobbyorganisation der Regierungspartei AKP in Europa, mit der die DİTİB-Moscheegemeinde eine Allianz bildet. 1,5 Millionen türkischer Wähler haben großen Einfluss auf die Wahlen in der Türkei. Erdogan spricht, als würde er einen Krieg führen. Die Zuschauer skandieren Recep Tayyip Erdogan und verehren ihn wie einen Popstar. Erdogan spricht über den Märtyrertod, spricht wie ein Imam. Dazu gehört auch, die Gläubigen immer wieder an die Geschichte des Islams zu erinnern. Erdogan besuchte als Jugendlicher eine religiöse Schule, in der man lernt, ein islamischer Führer zu werden. Er galt als Musterschüler. Man nannte ihn die Koran-Nachtigall. Außerdem war er Mitglied des Vereins der Vorkämpfer, einer militanten Jugendorganisation der Nationalen Heilspartei. Drittes Kapitel. Eine Moschee wie in Medina. Alboa sitzt in seinem Büro in der 4. Etage. Es ist etwa 16 Quadratmeter groß und voll mit Büchern und Zeitschriften, die sich bis vor die Tür stapeln. Auch auf dem Schreibtisch türmen sie sich, sodass ich gerade noch sein Gesicht sehen kann, als ich mich setze. Alboa stammt aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Sein Vater kam bereits in den frühen 60er Jahren nach Deutschland. Seit 3 Jahren hat er die deutsche Staatsangehörigkeit. Alboa tut so, als hätte die DİTİB-Moscheegemeinde mit dem türkischen Staat nichts zu tun. Wir werden abgehört. Ich muss aufpassen, flüstert er mir zu, als ich den Akku meines Aufnahmegerätes wechsle und das Gerät ausmachen muss. Von wem? Sagt er nicht. Alboa ist freundlich und erwähnt oft das Wort Frieden und Barmherzigkeit im Islam. Als würde ihm ständig jemand vorwerfen, Muslime seien gewalttätig. Er macht die Medien verantwortlich für das schlechte Ansehen der Muslime hierzulande. Unsere Vorahnen haben in Deutschland gearbeitet, bei der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands mitgewirkt. Und jetzt werden wir auch als Fremde betrachtet, obwohl wir deutsche Staatsbürger sind und in Deutschland arbeiten, in Deutschland leben, unsere Kinder in Deutschland zur Welt bringen, unsere Leistungen, geistige wie materielle Leistungen für Deutschland einbringen. Das wird dann leider jetzt auf Islamdebatte reduziert. Islamfeindlichkeit, Türkeifeindlichkeit, Erdoganfeindlichkeit sozusagen. Ich verstehe ihn gut, aber ich will wissen, wie die Moscheen eigentlich in Deutschland geführt werden, die unter dem Dachverband namens DİTİB stehen. Ich muss sagen, dass unsere Moscheen in Deutschland, Alhamdulillah, ähnlich funktionieren wie die erste Moschee in Medina. So wie unser Prophet Mohammed a.s. in Medina in der Moschee einmal an der Gebetsnische am Mihrab als Imam fungierte und vorbetete. Und als Lehrer der Gemeinde arbeitete und funktionierte in jeder Hinsicht, das ist eine ähnliche Situation jetzt in Deutschland. Eine Moschee wie in Medina? Wie das geht, möchte ich gerne wissen. Aber Alboa sagt nichts Konkretes. Er weiß wohl, dass es sehr, sehr schwer ist, im 21. Jahrhundert tausende Moscheen in Deutschland wie im 7. Jahrhundert zu betreiben. Es ist nicht einfach, aber auch unser Prophet hatte kein einfaches Leben. Auch er hatte sehr viele Schwierigkeiten. Er musste sich verteidigen gegenüber den Angriffen von außen. Und wir verteidigen uns auch gegenüber mündlichen Anfeindungen und Angriffen. Wir sagen, wir sind keine Terroristen. Die Geschichten des Islam in Medina und der Kriege, die Prophet Mohammed dort führte, waren die besten, die ich als Kind und Jugendlicher in der Moschee in Afghanistan gehört habe. Viele weinten, wenn der Imam über den Märtyrertod predigte und erzählte, dass Mohammed im Krieg Verletzungen erlitt und seine ersten vier Kalifen zu Märtyrern wurden. Zu Hause wurden die Erzählungen fortgesetzt. Meine Eltern machten gute Nachtgeschichten daraus. Und wenn ich etwas nicht verstand, fantasierten sie etwas dazu, um es verständlicher zu machen. Das ist in vielen Moscheegemeinden in Deutschland bis heute so geblieben. Später treffe ich Alboa mit vielen anderen Brüdern aus islamischen Ländern im Innenhof der Moschee wieder. Wir sitzen an einem Biertisch, schlürfen Tee und jeder erzählt seine Vision vom Islam. Ich kann meinen Geschwistern dort nur empfehlen, lesen Sie den Koran richtig, studieren Sie das Leben unseres Propheten. Wie hat unser Prophet, nachdem er von Mekka nach Medina ausgewandert hat, in Mekka sich seinen jüdischen, christlichen oder polytheistischen Nachbarinnen und Nachbarn verhalten hat? Mohammed war damals noch kein Moslem. Die Menschen glaubten nicht an einen Gott, sondern an mehrere Götter. Die Lehren Mohammeds waren den Führern seines Stammes in Mekka unheimlich. Die Situation wurde für ihn immer bedrohlicher und so flüchtete er mit seiner noch kleinen Gefolgschaft nach Medina. Dort gründete er die erste Moschee, von der aus er den ersten islamischen Staat religiös, politisch, wirtschaftlich und militärisch nach den neuen Gesetzen der Scharia führte. Nach kurzer Friedenszeit kämpfte Mohammed selbst mit dem Schwert in der Hand. Fast die Hälfte der Kriege, die er auf der arabischen Halbinsel führte, richteten sich gegen jüdische Stämme, Ungläubige, die sich ihm nicht unterwerfen wollten. Ich möchte mit Hassan über den Islam in Deutschland sprechen. Darüber, wie wichtig ihm die Scharia ist. In einer Studie im Auftrag der Universität Münster vom Juni 2016 habe ich gelesen, jeder zweite Muslim findet die islamischen Gebote wichtiger als das deutsche Grundgesetz. Und knapp ein Drittel rechtfertigt Gewalt als Mittel für die Verbreitung und Durchsetzung des Islam. Viertes Kapitel. Deutschland aus türkischer Sicht. Unterwegs zu Hassan will ich heute mal kein Lamm oder Döner essen. Deswegen gehe ich lieber auf die andere Straßenseite zum Bier- und Bratwurstgeschäft Meier Metzgerei. An der Theke lerne ich eine ca. 55-jährige Frau kennen, die gerade ein Sandwich kauft. Auf meine Frage, wie sie sich unter so vielen Muslimen fühle, sagt sie, dass sie für ein längeres Gespräch jetzt keine Zeit habe, aber heute Abend in der Braustelle. Da könnten wir uns nach der Arbeit treffen, sagt sie und geht. Ich weiß nicht einmal, wie sie heißt. Aber die Braustelle ist die Nachbarkneipe von Hassans Imbiss. Heute sind wenige Gäste bei Hassan. Es ist noch früh und er hat Zeit, ausführlicher mit mir zu sprechen. Deutschland ist kein Land, Deutschland ist ein GmbH. Deutschland arbeitet für Amerika. Die haben vor 50 Jahren unterschrieben, wir tun, was Amerika sagt. Seitdem Amerika sagt und Deutschland tut. Hassan ist fest davon überzeugt, dass die christlich geprägten Staaten die muslimische Kultur zerstören. Deutschland, Amerika oder so, irgendwer, die wollen unsere Kultur kaputt machen und unsere Glaube wollen die kaputt machen. Dann stellt er merkwürdige historische Vergleiche an. Und wir haben den Zweiten Weltkrieg wegen Deutschland verloren, weil wir denen geholfen haben. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben so viel geholfen den Deutschen, so viel gemacht, Osmanische Reich auch so viel gemacht. Und trotzdem behandeln wir hier uns wie einen Dreck hier. Wir haben doch diese Deutschland so hoch gemacht, wir Türken haben das gemacht. Wir haben da überall, welche Dreckscheiße haben wir? Wir haben da Jahre. Für ganze Dreckarbeit haben die Türken gemacht. Belohnung sind wir scheiß Ausländer. Die deutsche Kultur ist für praktizierende Muslime eine verdorbene, verrohte Kultur. Das Grundgesetz erlaubt vieles, was die Scharia verbietet. In islamischen Gesellschaften bestimmt der Vater über das Leben der Familienmitglieder, ihre persönliche Freiheit. Er regelt es so, wie er es von seinem Vater gelernt hat. Und bei neuen Situationen befragt er den Imam als letzte Instanz. Er entscheidet, was halal oder haram ist, erlaubt oder verboten. Also so jemand wie Bakr al-Boa in den DITIB-Moscheegemeinden. Die islamische Religion regelt das Leben eines Muslims von der Geburt bis zum Tod. Deswegen wollte Hassan nie Deutscher werden und auch nicht versuchen, die deutsche Kultur zu verstehen. Das stand für ihn nie zur Debatte. Die Frage war für ihn vielmehr, wie lange es dauert, bis die Deutschen Muslime werden. Es sind so viele Christen, die Muslim werden. Ich habe so viele hier deutschen Frauen, deutschen Männer, die Muslim geworden sind. Ich kenne auch die. Die wollen das nicht hier. Die machen das extra so. Die wollen, dass keine Christen, keine Juden das nicht Muslim werden. Wer die sind, sagt er nicht. Dass aus Deutschland bald ein islamischer Staat wird, hat Hassan irgendwann in einer türkischen Zeitung gelesen. Auch an den Kriegen in islamischen Ländern seien wir im Westen, im Abendland, alleine schuld. Ob Deutschland oder Amerika Krieg führe, sei egal. Es seien immer die Christen, so einfach ist die Philosophie von Hassan. Warum nicht Europa? Warum nicht auf Amerika gibt es Krieg? Nur in unsere Länder, muslimische Länder, islamische Länder. Warum? Stellt euch mal so vor, warum? Muslimen bauen keine Waffen. Die Amerikaner bauen das Waffen. Die Deutschen bauen Waffen, die Russen bauen Waffen und verkaufen nach Muslims. Wir haben keine Waffen. Guck mal, niemand hat Waffen. Keine Muslims. Keine Muslims. Die bauen keine Waffen. Die haben keinen Tank, die haben kein Flugzeug, die haben keine Waffen. Die haben nichts. Ja, nichts. Und wer gibt diesen Leuten Waffen? Diejenigen, die das bauen. Juden geben, Deutschen geben. Russen geben, Amerikaner geben, Engländer geben. Die geben extra, damit die sich selbst kaputt machen. Und unsere Leute sind so doof, die machen sich selbst kaputt. Unsere Muslims, ne? Die können gar nicht denken, verstehst du? Seine Frau Aileen hört uns die ganze Zeit über zu. Sie ärgert sich, wenn Hassan so schlecht über die Deutschen redet. Jetzt will meine Frau nicht... Lass mir so reden. Aileen möchte eigentlich nicht ins Mikrofon sprechen. Aber beim Thema Kopftuch sagt sie dann doch etwas. Ein guter Mensch zu sein, hat mit dem Kopftuch nichts zu tun. Wenn man den Islam praktiziert, sollte man damit keine Werbung machen. Religion sollte man in seinen eigenen vier Wänden praktizieren. Wenn man betet und fastet, macht man das für sich selbst. Aber ein guter Mensch mit guten Eigenschaften ist meiner Meinung nach immer ein guter Mensch. Egal ob Muslim oder nicht. Hassan lacht darüber nur. Teslime kommt und setzt sich im Hinterzimmer des Restaurants neben mich. Das ist für ihre Familie ungewöhnlich, denn ich bin ein fremder Mann. Für mich ist das kein Problem, obwohl ich als Muslim aufgewachsen bin. In Afghanistan der 60er und 70er Jahre hatte der damalige König den Schleier abgeschafft und ich war in einer gemischten Schule, in der es normal war, dass Mädchen unverschleiert im kurzen Rock neben Jungen saßen. Kein Imam, kein islamischer Geistlicher hat dagegen protestiert. Teslime ist in Köln geboren und aufgewachsen und gerade 20 Jahre alt geworden. Sie trägt kein Kopftuch. Teslime stellt sich ihre Zukunft anders vor als ihre Eltern. Auf jeden Fall möchte sie nicht in der Gastronomie arbeiten. Teslime studiert Maschinenbau. Ein Onkel von ihr hat in der Türkei eine Firma, in der sie nach dem Studium arbeiten kann. So bleibt sie in der Familie. Wir sind sehr gebunden als Familie. Wir tun immer alles zusammen, wenn wir auch irgendwo hingehen oder Urlaub machen. Meistens sind wir immer zusammen. Teslime ist muslimisch erzogen worden im Sinne des Koran. Und ich war auch in der Moschee. Wir haben auch unsere Religion in der Moschee gelernt. Wir haben Koran gelernt, die arabische Schrift. Ich kann auch Arabisch lesen. In Übersetzungen lernen wir erst danach. Also erst lernen wir den Sura auswendig und danach lernen wir die Übersetzung. Also man sollte die Bedeutung wissen, wenn man das halt übt. In der Moscheegemeinde gilt die Scharia. das Islamgesetz. Demzufolge ist auch für Teslime vieles Haram, verboten, Sünde, was laut Grundgesetz erlaubt ist. Aber einer Untersuchung der Universität Münster vom Juni 2016 zufolge sagen 47% der türkischstämmigen Muslime in Deutschland: Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe. Frauen wie Teslime leben in einem dauernden Loyalitätskonflikt zwischen Grundgesetz und Scharia. Fünftes Kapitel: Die blonde Muslimin. Es ist Abend und ich gehe zu meiner Verabredung in die Braustelle. Die Dame ist bereits da. Sie heißt Gül Keskinler und kam wie Hassan als Kind nach Köln. Sie trägt eine orangefarbige Jeans, ein schwarzes Hemd und eine orientalische Goldkette. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Gül Keskinler hat sich nach dem Studium der Betriebswirtschaft selbstständig gemacht und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihre Integration in Deutschland ist für sie zum Lebensthema geworden. Sie ist politisch aktiv, CDU-Mitglied und war lange Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes. Der Konflikt zwischen islamischem Gesetz und deutschem Recht war auch für sie schwer auszuhalten. Aber Gül Keskinler begann sich zu emanzipieren. Also wenn wir so hitzefrei hatten in der Schule und früher Schulschluss hatten, dann habe ich mir wirklich so 2-3 Stunden gestohlen, in Anführungsstrichen. Bis die Mutter kam, war ich dann mit meinen Freundinnen im Freibad oder mal im Hallenbad. Aber es ging dann wieder schnell nach Hause, bevor die Mutter kam, musste dann auch alles erledigt werden, was sie mir aufgetragen hat. Sie hat sich in Deutschland integriert und sieht nun vieles in ihrer alten Heimat kritischer. Nach dem Putsch war sie in Istanbul. Ich war vor einigen Wochen in der Türkei und durch die Medien, durch die deutschen Medien geprägt, hat man so ein mulmiges Gefühl. Kann ich da überhaupt hinfahren? Ja, also darf ich das sagen? Darf ich jenes sagen? Und als ich in Istanbul war, wir sind zwei Frauen, nachts 2 Uhr oder morgens sind wir noch essen gewesen. Ja? Es ist nicht so, dass wir jetzt um 12 Uhr nicht mehr auf die Straße dürfen. Mein Mann rief mich dann an, total aufgeregt. Wo bist du? Dann habe ich gesagt, wir sind noch essen. Ja, aber es ist doch schon 2 Uhr. Natürlich ist es dort schlimm. Wir haben mehr oder weniger Bürgerkrieg. Aber dass die Türkei heutzutage in bestimmten Bereichen Defizite hat, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter, das hat alles einen Grund. Aber die europäische Gemeinschaft sollte auch sehr intensiv darüber nachdenken, was sie in den letzten 30 Jahren auch falsch gemacht haben. Also das verstehe ich nicht, was die europäische Gemeinschaft mit den Demokratiedefiziten in der Türkei zu tun hat. Wir reden noch eine Weile darüber, aber sie wird nicht konkreter. Es wird spät und wir verabreden uns für ein anderes Mal. Morgen bin ich allerdings noch mit Bakir Alboa in der Moscheegemeinde Ditep verabredet. Ich will genauer wissen, wie seine islamische Gemeinde funktioniert. Gül Keskinder treffe ich dann nach dem Mittagsgebet. Sechstes Kapitel: Wenn aus einer Moschee ein islamischer Staat wird. Die Moscheegemeinde funktioniert zumindest offiziell wie jeder Verein. Wenn in einem Ort 7 Muslime leben, dann können sie bereits einen Verein gründen. Eigentlich kann sogar jeder für sich eine kleine Moschee zu Hause einrichten. Das Handbuch dafür gibt es im Internet. Imame kann man sich selbst aussuchen, die jedes Gebet rezitieren. Manche haben alles auf ihrem Handy, einschließlich Koran. Der Muezzin klingelt dann 5-mal am Tag. In Deutschland heißen die meisten der türkischen islamischen Vereine DİTİB. Auf der Webseite von DİTİB steht: Die Moschee ist eine Zweigstelle des Gotteshauses in Mekka. Dieser Grundsatz ist für alle DİTİB-Moscheevereine gleich. DİTİB und die angeschlossenen Vereine handeln nach folgenden Kriterien. Die DİTİB verfolgt Ziele, die ausschließlich mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Einklang stehen. Wir bekennen uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. DİTİB verfolgt gemeinnützige, religiöse, wohltätige, kulturelle und sportliche Zwecke. Soweit die offizielle Version. Die kann sich aber eigentlich nicht mit dem decken, was Alboa sagte. Ich muss sagen, dass unsere Moscheen in Deutschland, Alhamdulillah, ähnlich funktionieren wie die erste Moschee in Medina. Also kein Verein in Deutschland könnte funktionieren wie die erste Moschee im 7. Jahrhundert. Und wenn doch, dann widerspräche das dem Grundgesetz. Die Sprache des Koran ist für die Muslime die Richtschnur, nach der sie sich bei ihren Handlungen richten. Nach islamischer Überzeugung ist der Koran so erhalten, wie er vor etwa 1400 Jahren offenbart wurde. Trotz zahlreicher Übersetzungen ist für die gläubigen Muslime nur der arabische Text verbindlich. Die heiligen Worte des Koran erhalten religiöse wie weltliche Gebote, Verbote und Weisungen für das tägliche Leben der gläubigen Muslime. Heißt es auf der DITIB-Seite im Internet. Mit anderen Worten, der Koran ist das Gesetz. Das sagt Alboa natürlich nicht. Bei unserem Gespräch im Innenhof der Moschee erklärte er vielmehr: Ich sage, der Islam ist nicht eine Religion von gestern. Seit dem 6., 7. Jahrhundert gibt es den Islam. Und wir wissen, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sich seinen Freunden und Feinden gegenüber verhalten hat. Wir sollen das Leben unseres Propheten uns zum Vorbild nehmen. Ich kann meinen Geschwistern dort nur empfehlen, lesen Sie den Koran richtig, studieren Sie das Leben unseres Propheten. 7. Kapitel. Gewalt im Koran. Gewalt im Koran. Ich habe den Koran als Kind auswendig lernen müssen, wie Teslime und Gül. Darunter auch Suren wie diese. Sure 9, Vers 29. Tötet diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und nicht der wahren Religion angehören. Oder Sure 9, Vers 5. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Polytheisten, wo immer ihr sie findet, greift sie an, belagert sie und lauert ihnen auf jedem Weg auf. Wenn sie umkehren, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gott ist voller Vergebung und barmherzig. Also, im Heiligen Krieg darf man Nicht-Muslime am Leben lassen, wenn sie beten und Steuern zahlen. Mit anderen Worten, wenn sie zum Islam konvertieren. Die Koranverse, die zu Gewalt gegen Nicht-Muslime aufrufen, könnte man im historischen Zusammenhang sehen, wenn die Terrorgruppen nicht genau diese Verse heute als Rechtfertigung für Gewalttaten missbraucht hätten. Und eine alte Rede von Recep Tayyip Erdogan von 1998 trägt auch nicht zur Beruhigung bei. Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Für diese Aussage saß Erdogan 1999 vier Monate im Gefängnis. Heute ist er ständig präsent in den muslimischen Gemeinden in Deutschland. Die digitalen Medien machen es möglich. Er drängt darauf, dass das islamische Gesetz, die Scharia, verbreitet und praktiziert wird. Alboa weiß, dass das in Deutschland nicht so einfach geht. Deswegen haben Muslime Schwierigkeiten, sich zu integrieren. Zum Beispiel, wir haben die Freiheit, uns zum Islam zu bekennen und zu sagen, wir sind Muslime. Aber wenn wir im vollen Umfang den Islam praktizieren wollen, dann gibt es Probleme. Zum Beispiel eine muslimische Frau mit Kopftuch, wenn sie Arbeit sucht. Sie muss sich 10-fach mehr für eine Arbeitsstelle bewerben als eine mit gleicher Qualifikation, als eine nicht-muslimische Frau. Deswegen, es ist so, wenn wir in Deutschland uns so organisieren würden, dann würden wir als Parallelgesellschaft verurteilt. Wenn sie Parallelgesellschaften bilden, dann hindern sie die Integration. Man möchte keine Parallelstrukturen, keine Parallelgesellschaften, weder Paralleljustiz noch Parallelgesellschaft noch Parallelschule. Man möchte das in Deutschland. Politik und Medien wollen das in Deutschland nicht. Was macht man dann? Dieses Mal bleibt er die Antwort schuldig. Aber später wird er deutlicher. Auf meine Frage, ob es Wege gäbe, um deutsche Gesetze zu umgehen, sagt er: Aber dafür haben wir unsere Vereine. Die sind rechtlich legitim. Wir haben unsere eingetragenen Vereine, Sportvereine, Kulturvereine und Moscheegemeinde. Vereine begründen noch keine Parallelgesellschaft. Jeder Moscheeverein gründet weitere Vereine. Vereine für Schule und Bildung, Vereine für Frauen, für Wirtschaft und Finanzen, für Beziehungen zu Nichtmuslimen, für internationale Beziehungen, für Medien, für strategische Planungen, für Rechtsstreitigkeiten und für die Forschung. Dann gibt es die DITIB-Akademie und vieles mehr. Das ist alles auf der Webseite der DITIB-Zentrale in Köln nachzulesen. Dann gibt es aber auch noch Jugendbeauftragter, Frauenbeauftragter und Beauftragte für Senioren. Zum Beispiel Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Sogar für die Datenverarbeitung und für hygienische und technische Dienste gibt es ein Büro. Die DITIB-Moscheegemeinden sind in Deutschland ein riesiger Apparat, der alle gesellschaftlichen Bereiche abdeckt. Auf die Frage, wie dieser gewaltige Apparat finanziert wird, gibt Alboa keine klare Antwort. Es ist alles sehr ehrenamtlich. Diejenigen, die in die Moschee kommen, leisten einen freiwilligen Beitrag. Manche sind eingetragenes Mitglied und leisten einen monatlichen, regelmäßigen Mitgliedsbeitrag. Manche spenden nur, sind keine eingetragenen Mitglieder. Und das genügt aber nicht, um die gesamte Kosten zu tragen. Vor allem würden die Spenden und Beiträge nicht ausreichen, um alle Imame zu finanzieren. Die stehen auf der Gehaltsliste des Religionsministeriums in Ankara. So die Welt am Sonntag vom April 2016. Ihr hatte DITIB mitgeteilt, dass das Religionsministerium derzeit rund 970 Imame nach Deutschland entsandt habe, die regulär je 5 Jahre hier blieben. Die Zeitung schrieb weiter: Das Religionsministerium der Türkei, das auch DITIB anleitet, verfügt 2016 über rund 6,4 Milliarden türkische Lira, rund 1,8 Milliarden Euro. Etwa 20 Imame von DITIB habe ich in den letzten 2 Jahren kennengelernt. Sie lebten oft mit der Familie in Deutschland, meistens in 3- oder 4-Zimmerwohnungen. Sie sind Beamte des türkischen Staates und werden ähnlich wie Diplomaten bezahlt. Muss sich DITIB an diesen Kosten beteiligen? Bei 970 Imamen kommt sicher schnell eine Gehaltssumme von mehreren Millionen Euro pro Jahr zusammen. Alboa möchte dazu immer noch nichts sagen. In den DITIB-Moscheegemeinden religiöse und soziale Dienste leisten, kommen seit 1984 aus der Türkei. Es gab kein Problem bis heute, das wurde nicht problematisiert. Aber wenn in den letzten Zeiten wurde problematisiert, dass die DITIB-Imame aus der Türkei kommen, das heißt, es wird eine ganz normale Sache wird politisiert und das tut mir sehr leid, das macht uns sehr, sehr traurig. Es stimmt, dass es jahrelang kein Problem war. Der Einfluss aus Ankara auf die Moscheegemeinden in Deutschland war von Anfang an sehr groß, ohne dass daran öffentlich Anstoß genommen worden wäre. Ridwan Çakır zum Beispiel, ein Mann, der seinen Militärdienst in der Türkei als Ersatzoffizier geleistet hatte, wurde zunächst stellvertretender Präsident des Religionsministeriums, ehe er 2003 bis 2007 als türkischer Botschaftsrat nach Berlin kam und gleichzeitig als Präsident der Moscheegemeinde DITIB in Köln fungierte. Die Türkei verstand sich damals noch als ein demokratisches, laizistisches Land, das sich an westlichen Werten orientieren wollte. Doch unter Recep Tayyip Erdogans Regierung begann eine Re-Islamisierung, die bis heute immer stärker voranschreitet. Der gescheiterte Putsch vom 15. Juli 2016 stellt dabei eine wichtige Zäsur dar. Erdogan bezeichnete den Putschversuch in seiner ersten Erklärung bei CNN am 17. Juni 2016 als Gunst Gottes. Er reagierte entsprechend und mobilisierte die Masse gegen den Putsch mit Hilfe der Lautsprecheranlagen auf den Minaretten der Moschee. Damit wurde offensichtlich, dass die Trennung von Religion und Politik in der Türkei nur noch auf dem Papier steht. Es ist Abend. Alboa ruft heute zum 5. Mal die Muslime zum Gebet. Hassan ärgert sich derweil, dass Deutschland nach dem Putschversuch Türken Asyl gewährt, die in der Türkei verfolgt werden. Er glaubt, hinter dem Putsch in der Türkei stünden Deutschland und Amerika. Ja, Deutschland soll mal einmal Putsch leben. Oder Amerika soll einen Putsch leben. Wie das, dann müssen die wissen, dann wissen die Bescheid, was Putsch heißt. Die lassen immer woanders machen Putsch. Die haben eigene Leute da, die kaufen unsere Leute. Diese Bastarde, es gibt solche Leute, die sich verkaufen um Geld. Und dann irgendwann, wenn die erwischt werden, dann hauen die ab. Die sind jetzt nicht mehr in Türkei, die leben nicht mehr in Türkei. Und was hat der Deutschland gemacht? Hat den ganz Arm aufgemacht, damit die hier Leute kommen, die den Putsch gemacht haben. Die leben hier jetzt alles in Deutschland. Ich stoße auf ein Interview mit Erkan Karakoyan, dem Leiter der Gülen-nahen Stiftung Bildung und Dialog im Fokus vom Dezember 2016. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Etliche Imame aus DİTİB-Moscheen hätten inzwischen ihren Dienst aufgegeben und in Deutschland Asyl beantragt, berichtet Karakoyun. Sie wollen die Hasskampagne Erdogans nicht mitmachen. Die regierungskritische türkische Zeitung Cumhuriyet berichtet, DİTİB-Imame hätten angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland bespitzelt. Die Spionagevorwürfe gegen den türkischen Religionsverband DİTİB erhärten sich. Der Grüne Volker Beck fordert nach Spiegelinformationen den Generalbundesanwalt zu Ermittlungen auf. Ich versuche, Alboa zu erreichen, spreche immer wieder auf seinen Anrufbeantworter und bitte um eine Stellungnahme. Am Freitag, den 20. Januar 2017 um 12.30 Uhr ruft mich Alboa von Ankara aus an, dass wir am kommenden Dienstag einen Termin vereinbaren können. Aber er ist den ganzen Tag nicht erreichbar. Am Mittwoch ruft mich Alboa vom Zug nach Berlin aus an und sagt: Sie wissen, was los ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich kann bei einem laufenden Verfahren nichts sagen. Bei der Ermittlung der Staatsanwaltschaft geht es um das Interview, das Alboa der Rheinischen Post gegeben hatte. Die Zeitung hatte am 12. Januar 2017 geschrieben: Deutschlands größter Islamverband DİTİB hat bestätigt, dass Imame des Verbands in Deutschland Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen nach Ankara geschickt haben. Am selben Tag hatte Alboa die Meldung dementiert. Entgegen der Meldung einiger Online-Printausgaben hat unser Verband die schwerwiegenden Vorwürfe der Bespitzelung nicht bestätigt. Meine Aussagen des Generalsekretärs beabsichtigen lediglich, dass die Vorwürfe ernst genommen und von DİTİB weiterhin untersucht werden. Trotzdem, wir ermitteln gegen unbekannt, bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde. Am 31. Januar versuche ich es noch einmal telefonisch. Alboa ist in Karlsruhe und nicht erreichbar. Für DİTİB steht viel auf dem Spiel. Die türkische Moscheegemeinde hat jahrelang in vielen Bundesländern Vertrauensarbeit geleistet, mit den jeweiligen Regierungen eng zusammengearbeitet, um zum Beispiel den Islamunterricht an Schulen zu fördern. Alboa hat das mir gegenüber so begründet: Aber wir können hier nur einen Teil unserer Jugendlichen in der Moschee erreichen. 80% der Jugendlichen können am besten in der Schule erreicht werden. Deswegen führen wir Gespräche, arbeiten daran, dass auch in der deutschen Schule, in unserer Schule hier in Deutschland, wo wir unseren Kindern beibringen können, was ihre Tradition und was ihre Religion ist. Nordrhein-Westfalen führte 2012 islamischen Religionsunterricht zunächst an Grundschulen, später auch an weiterführenden Schulen ein. Die Regierung in Baden-Württemberg möchte 2018 regulären islamischen Religionsunterricht an den Schulen anbieten. Dafür machen sich Ministerpräsident Kretschmann und Kultusminister Stoch stark. Aber die Imame aus der Türkei sind heute ein Problem. Der DİTİB-Generalsekretär Alboa hatte das im Gespräch mit mir bedauert. Das, was der deutsche Staat nicht offen sagt, sagt dann die Presse. Aber es gibt durchaus Politiker, die sagen, die Imame sollen nicht aus der Türkei kommen. Das sagt man leider heute so, obwohl es grundgesetzlich garantiert ist, die Gemeinde kann seinen Pfarrer oder seinen Imam, die Gemeinde kann ihren Pfarrer oder ihren Imam selbst bestimmen. Das gehört zu dem Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde. Aber dieses Selbstbestimmungsrecht wird eingeschränkt. Ja, das stimmt. Weil in den DİTİB-Vereinen die Imame als Beamte eines fremden Staats, der Türkei, arbeiten. Erdeli, Devleti İsrail bir kez daha Gazze'ye saldırdı. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat im Juni 2016 die Kooperation mit dem Verband DITIB beendet. Allerdings nicht, was den Schulunterricht angeht. Ähnlich ist es inzwischen in Rheinland-Pfalz. Bütün Filistinli anneler ölmelidir. Es ist keine einfache Situation momentan. Es ist momentan leider eine sehr, sehr schwierige Situation, in der wir uns hier in Deutschland finden. DITIB und damit Alboa und die türkischen Muslime sind nach dem Putschversuch an einem Scheideweg angekommen. Der deutsche Staat erwartet mehr Loyalität von den Muslimen, sagte Kanzlerin Merkel im Sommer 2016. Andererseits erwartet auch der türkische Staatspräsident Erdogan von den türkischen Muslimen in Deutschland Loyalität. Heute mehr denn je. Achtes Kapitel. Traumziel Türkei. Traumziel Türkei. Am nächsten Morgen gehe ich noch einmal ins Mosaik. Hasan sitzt mit seinem Bruder Tanjurt und seiner Tochter Teslime beim Frühstück im Restaurant. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn alles hier so schlecht ist, warum lebt Hasan mit seiner Familie überhaupt noch in Deutschland? Wir wollten ganze Familie, alle Familie Türkei gehen, für immer. Für immer wollten wir weg von hier. Aber hat nicht geklappt, wegen dieser Bürgermeister. Muzaffer Taşkel'da ist er. Hasans Bruder Tanjurt traute sich bisher nicht viel zu sagen. Nun kann er es nicht mehr aushalten. Leute, die von hier aus in die Türkei zurückkehren und danach da was anfangen wollen, werden nur noch verarscht. Ganze Jahre sind die Kinder ohne Vater geblieben. Meine ganze 15 Jahre ist futsch, futsch, weg. Ich habe 15 Jahre verdient, Geld verdient und ich wollte Türkei Geschäft aufmachen. Tankstelle, Hotel, 4-Sterne-Hotel, 80 Zimmer, 500, für 500 Leute die Konferenzsaal, 150 Leute für Restaurant, Sauna, Fitnesscenter, da war alles drin. Da war alles drin. Da wollte ich 6 Millionen, sollte mir kosten. 6 Millionen. Türkische Lehre, 2 Millionen Euro. Auf einem Tisch liegen die Baupläne, die Genehmigung des Staates und die genauen Summen. Hasan gestikuliert und zeigt mir die einzelnen Dokumente, um zu beweisen, dass er mir keine Märchen erzählt. Alles, hier, alles, guck mal. Das ist von unserer Regierung. Die hat mir erlaubt, ich darf das machen. 6 Millionen. Türkische Staat wollte mir Geld geben. 6 Millionen türkische Lira. Damit ich mein Geld, damit ich mein Hotel bauen kann. Der Bürgermeister hat mir Scheiße gebaut. Muzaffer Taşkel heißt er. Der türkische Staat unterstützt Geschäftsleute mit Fördermitteln und Zuschüssen, wenn sie in ihre Heimat investieren. Hasan hat die Genehmigung bekommen, um eine Ferienanlage in der Türkei zu bauen. Er hat den Architektenplan und sämtliche Genehmigungen erhalten. Als es aber um die Auszahlung der Zuschüsse des Staates ging, verweigerte der Bürgermeister seine Zustimmung, weil Hasan ihm keine 50.000 Euro Bakschisch bezahlt hatte. Der hat mir das erzählt, der hat mir gesagt, von den 50.000 Euro, ne, gibt er 70% nach oben. Der Bürgermeister nimmt von mir 50.000 und 30.000 gibt er oben. 20.000 für Bürgermeister. Inwieweit die Geschichte stimmt, kann ich nicht überprüfen. Aber die Korruptionsskandale in der Regierung hatten die Türkei schon 3 Jahre vor dem Putsch 2016 in eine tiefe Krise gestürzt. Der Putsch war nicht nur eine Folge der Islamisierung, sondern auch von Korruption und Misswirtschaft. Hasan hatte einen Gerichtstermin vor dem Putsch, um zu beweisen, dass die Zuschüsse des Staates tatsächlich genehmigt wurden. Doch jetzt, nach dem Putsch, ist es schwer, aus dem Ausland einen türkischen Beamten anzuklagen, sagt Tanjurt, der Bruder von Hasan. Wer heute noch in der Türkei im Amt ist, wird vom Staat unterstützt. Hasan könnte also seinerseits wegen Verleumdung oder gar als Terrorist ins Gefängnis kommen, wenn er zurückkehren würde. Zumal Hasans Kinder in Köln eine Gülen-Schule besucht haben. Hasans Bruder vertraut inzwischen weder der Regierung in der Türkei noch seinen eigenen Verwandten dort. Da sind unsere Verwandten auch unsere Feinde. Die wollen uns als erstes mal runternehmen. Das war schon seit dem Beginn der Geschichte, ist es dasselbe. Hat sich auch kein bisschen verändert. Leute, die von hier aus in die Türkei zurückkehren und danach da was anfangen wollen, werden nur noch verarscht. Die Familie Hasan Özyürüks, der Imam und Generalsekretär der Moscheegemeinde Bakir al-Boa, sind auf ihre Weise nun doch gezwungen, in der deutschen Kultur anzukommen. Al-Boa hat noch eine Chance, die Mehrheit der türkischen Muslime zu überzeugen, DİTİB vom türkischen Staat und dessen Politik zu trennen, um die Unabhängigkeit der Gemeinde als Verein zu bewahren. Das hieße, islamische Aufklärung zu betreiben, also den Islam nicht wie in Medina, sondern wie im 21. Jahrhundert zu praktizieren. Dann kann DİTİB auch sämtliche Rechte der Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland in Anspruch nehmen. Hasan und seine Familie werden hier bleiben müssen. Sie sind in der Türkei nicht mehr willkommen. Und diese Türken, die in der Türkei wohnen, die denken, dass wir Ausländer. Wir sind Ausländer. Wenn wir Türkei fahren, Türkei sagen, hier sind Deutsche. Die nennen uns als Deutsche. Verstehst? Und hier sind wir Ausländer. Überall bist du Ausländer. Wir haben unsere eigenen Gotteshäuser. Wir haben unsere Gotteshäuser mit Minaretten. Und wir können 5-mal am Tag dort beten. Das ist doch eine wunderbare Freiheit, was wir hier genießen. Und diese Freiheit dürfen wir nicht in Gefahr bringen. Wie Gülkeskinder habe ich die Werte der abendländischen Gesellschaft zu lernen versucht, weil diese Werte mir Freiheit garantieren und Lebensfreude bringen. Hasan dagegen sucht Sicherheit in einer islamischen Gesellschaft, in der die Religion, die Imame und die Moscheegemeinde das Leben bestimmen. Das kann nur eine Parallelgesellschaft sein. Die aber schafft Konflikte, sowohl für Muslime als auch für Nichtmuslime. Am Ende muss man eine Entscheidung treffen. Der Koran ist das Gesetz. Die Moscheegemeinden in Deutschland. Ein Feature von Gafur Zamani. Die Sprecher waren Marc-Oliver Schulze, Andreas Klaue und Jule Hölzgen. Ton und Technik Claudia Peike. Regie Günther Maurer. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.